Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Edward James Middleton, Sie sind des Mordes an Janet Elizabeth Brown, begangen am 28. Februar 1983, angeklagt. Wie lautet Ihr Bekenntnis? Henry Cunningham, Sie sind des Mordes an Marilyn Jane Carty, begangen am 12. März 1983, angeklagt. Wie lautet Ihr Bekenntnis? Edward James Middleton, Sie sind des Mordes an Victoria Walsh, begangen am 30. März 1983, angeklagt. Wie lautet Ihr Bekenntnis? Henry Cunningham, Sie sind des Mordes an Sarah Lawson, begangen am 29. Juli 1983, angeklagt. Wie lautet Ihr Bekenntnis? Edward James Middleton. Sie sind des Mordes an Anne-Marie Colvin, begangen am 1. September 1983, angeklagt. Wie lautet Ihr Bekenntnis? Henry Cunningham. Sie sind des Mordes an Valerie McKinnon, begangen am 27. September 1983, angeklagt. Wie lautet Ihr Bekenntnis? Schuldig oder nicht schuldig? Sie sind des Mordes an Janet Elizabeth Brown, angeklagt. An Marilyn Jane Carty. Victoria Walsh. Sarah Lawson. Anne-Marie Colvin. Valerie McKinnon. Wie lautet Ihr Bekenntnis? Schuldig oder nicht schuldig? Edward James Middleton. Henry Cunningham. Wie lautet Ihr Bekenntnis? Schuldig oder nicht schuldig? Schuldig oder nicht schuldig? Schuldig oder nicht schuldig? Schuldig. Dr. McGillister, Inspektor. Schicken Sie ihn rein. Treten Sie ein, Dr. McGill. Nehmen Sie Platz. Danke sehr. Haben Sie von der Sache mit Cunningham gehört? Ja. Aber ich kann es mir immer noch schwer vorstellen. Sie glaubten also nicht, dass er selbstmörderisch veranlagt war? Bestimmt nicht. Aber trotzdem hat er sich aufgehängt. Oder meinen Sie etwa, dass wir ihn umgebracht haben? Ich bin sicher, dass manche Leute es nur zu gern getan hätten. Nur die Familien und die Freunde der 6 toten Frauen. Und die meisten meiner Männer. Und die Bevölkerung von Edinburgh. Aber keiner von uns war es, Dr. McGill. Er hat es selbst getan. Genau das begreife ich nicht. Gewöhnlich neigen Psychopathen nicht zum Selbstmord. Sie wollen vielleicht andere Menschen töten, nicht aber sich selbst. Und wenn er Gewissensbisse hatte? Das Hauptkennzeichen der psychopathischen Persönlichkeit besteht darin, dass sie kein Gewissen hat. Allen Vorurteilen zum Trotz ist ein Psychopath nicht unbedingt auch ein Mörder. Wenn er diesen Drang jedoch verspürt, wie unser Mann, dann macht er sich nicht mehr Gedanken dabei, als würde er ein Insekt zerquetschen. Sind Sie von Ihrer Diagnose überzeugt? Es war nicht nur meine Diagnose. Wie Sie wissen, war er den größten Teil seines Lebens ein Sorgenkind. Tätlichkeiten, Diebstahl, Einbruch, bis vor kurzem fast alles. Außer Mord. Ich war keineswegs der Einzige, der ein psychiatrisches Gutachten geschrieben hat. Alle kamen zu dem Schluss, dass er das vollendete Beispiel einer psychopathischen Persönlichkeit ist. Und seine Entwicklung ist typisch. Die ersten Lebensjahre in einem Waisenhaus, dann verschiedene Pflegeeltern, die meist nicht viel taugten. Ein ideales Rezept, um die moralische Entwicklung zu bremsen und ein Individuum zu schaffen, das unfähig ist, sich um einen anderen zu kümmern, einen anderen zu lieben. Allerdings... Ja? Bei den Gelegenheiten, als ich ihn sah, war sein Verhalten nicht eindeutig. Manchmal stieß ich auf das, was ich erwartet hatte. Oberflächlich betrachtet eine gewinnende und sympathische Persönlichkeit, ohne Angstsymptome, ohne offensichtliche Schuldgefühle, was seine Verbrechen betraf und ohne Furcht vor den Konsequenzen. Aber andere Dinge passten nicht in dieses Bild. Wieso stellte er sich der Polizei? Genau. Das war, von seinem Selbstmord abgesehen, das Verblüffendste. Psychopathische Verbrecher geben einfach nicht auf. Und manchmal schien seine Persönlichkeit verändert, wenn ich mit ihm sprach. Meistens dann, wenn er an dem immer wiederkehrenden Wahn litt, dass er jemand anders war. Dass Sie den Falschen verhaftet hatten. Sie meinen seine Behauptung, Middleton zu sein? Ja. Am Anfang dachte ich natürlich, dass Middleton eine Fantasiegestalt sei. Aber als ich herausfand, dass es ihn gab und wer er war, also die Sache wurde etwas undurchsichtig. Kein Wunder. Sehen Sie sich das hier an. Deshalb habe ich Sie hierher gebeten. Es könnte einige Dinge klären. Aber wahrscheinlich wird dadurch alles noch verworrener. Was ist das? Er verbrachte die letzten beiden Tage damit, das zu schreiben. Es war in seiner Zelle, als wir ihn heute Morgen entdeckten. Ein Geständnis? Eher eine Unschuldsbeteuerung, aber nicht nur. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist völlig verrückt. Gewöhnlich braucht man mich nicht, wenn es um normale Menschen geht. Ja, ja, schon klar. Jedenfalls habe ich angeordnet, Middleton abzuholen. Warum? Ich dachte, Sie hätten ihn schon überprüft. Dr. McGill. Middleton hatte ein Alibi für 3 Morde. Zum Zeitpunkt des einen war er beinahe mit der halben Juristenmeute von Edinburgh zusammen. Sogar ein Richter war dabei. Weshalb lassen Sie ihn dann abholen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, Sie werden mich verstehen, wenn Sie das Manuskript gelesen haben. Wussten Sie, dass Middleton nach dem zweiten Mord zu uns kam und behauptete, Informationen zu haben? Das wusste ich nicht. Wir hielten ihn für einen Spinner und schickten ihn weg. Am Anfang gab es einige von denen. Dr. McGill, ich bin fast 100%ig sicher, dass unser Mörder tot und der Fall abgeschlossen ist. Aber da ist das da. Lesen Sie das Manuskript und sagen Sie mir, was Sie davon halten. Ich habe das Gefühl, dass auch Sie dann mit Middleton reden wollen. Ich heiße Edward James Middleton und ich mache mit diesem Bericht einen letzten, verzweifelten Versuch, meine wahre Identität zu beweisen. Denn ich sitze zurzeit in einer Gefängniszelle, da man mich mit einem gewissen Henry Cunningham, einem Gewohnheitsverbrecher und Mörder von 6 unschuldigen Frauen, verwechselt hat. Ich verstehe immer noch nicht, wie ein so unmöglicher Irrtum sich ereignen konnte. Dabei ist es gar nicht meine Hauptsorge, dass man mich für eine Reihe entsetzlicher Verbrechen, mit denen ich nichts zu tun habe, verurteilen könnte. Das wirklich Schreckliche an meiner Situation ist, dass der Mörder in Freiheit bleibt, sich in meine Existenz einschleicht, bei meiner Frau und meiner Familie lebt. Schlimmer noch, dass die Menschen, die mir am meisten bedeuten, auch zu Opfern seiner niedrigen Instinkte werden könnten. Bis Anfang dieses Jahres war mein Leben ziemlich normal. Ich wuchs in Edinburgh auf, in einer angesehenen Familie der Mittelschicht und besuchte eine der besten Schulen der Stadt. Als ich erwachsen war, erfuhr ich von meinen Eltern, dass sie mich gleich nach meiner Geburt adoptiert hatten. Da sie sich auch um ihr eigenes Kind nicht liebevoller hätten kümmern können, hat meine Herkunft mir nie Sorgen gemacht. Ich studierte Jura an der Universität Edinburgh, wurde Anwalt, heiratete und bin, obwohl erst 29, seit Jahren an einer etablierten Rechtsanwaltspraxis beteiligt. Man könnte mein Leben erfolgreich nennen, wenn auch nicht gerade dramatisch. Der erste der seltsamen Vorfälle, die zu meiner jetzigen Situation führten, ereignete sich im Februar dieses Jahres. Es war an einem Sonntagabend und da ich am nächsten Morgen an einer wichtigen Voruntersuchung am obersten Gericht teilnehmen musste, war ich früh ins Bett gegangen. Ich war noch nicht lange eingeschlafen, als ich den Eindruck hatte, über den Bürgersteig einer Hauptstraße zu gehen. Ich erkannte die Straße. Es war die Lothian Road, weniger als eine halbe Meile von meinem Haus am Rande der Edinburgher Neustadt entfernt. Zu meiner Linken war der von Flutlicht erhellte Umriss des Edinburgher Schlosses zu sehen. Die Nacht war klar, etwas frostig, und die geringe Zahl der Passanten ließ vermuten, dass es schon früher Morgen sein musste. Nach herkömmlichen Maßstäben könnte man dieses Erlebnis wohl nur als einen Traum beschreiben, aber ich hatte noch nie einen Traum gehabt, der so lebhaft, so logisch aufgebaut war und, wie ich später merkte, sich so hartnäckig in meiner Erinnerung festsetzte. Und gleichzeitig war mir bewusst, dass ich immer noch zu Hause im Bett lag. Es war, als sei mein Geist davongeflogen und habe sich im Körper eines anderen Mannes eingenistet, sodass ich die Welt durch seine Sinne erlebte. Ich teilte auch seine Gefühle, in denen sich in diesem Moment Spannung und Freude mischten, als werde sich etwas Bedeutendes, gleichzeitig fürchterlich und schön, ereignen. Ich spazierte dahin und schaute in jede Seitenstraße und Gasse. Aber was ich auch suchen mochte, es war nicht da und ich ging auf der Hauptstraße weiter. Ein paar andere Männer begegneten mir, aber wir gingen als Fremde ohne Gruß aneinander vorbei. Schließlich erreichte ich die Usher Hall und bog neben dem Lyceum Theater in eine stillere Seitenstraße ein. Zuerst war niemand zu sehen. Und dann sah ich endlich das, worauf ich gewartet hatte. Ich schlenderte weiter und bog in die nächste Gasse, wie ein unschuldiger Nachtschwärmer, der zu Hause eintrifft. Dann blieb ich stehen und wartete. Die Frau konnte keinen Verdacht geschöpft haben, denn ihre Schritte kamen ohne Zögern näher. Als sie die Gasse erreichte, trat ich vor und versperrte ihr den Weg. Hast du ein Streichholzkindchen? Tut mir leid, ich rauche nicht. Ich glaube denn nicht. Wenn nicht so Streichholz in der Handtasche hast, lass mal sehen. Bitte lassen Sie mich durch. Lassen Sie mich durch. Sie können meine Tasche haben. Nehmen Sie doch. Bitte her. Ich presste ihr die Hand auf den Mund, um sie zum Schweigen zu bringen, und zog sie in die Gasse. Dann schlossen sich meine Hände um ihre Kehle und ich drückte zu. In der Stille der Nacht schien ihr Gezappel beträchtlichen Lärm zu machen, aber niemand kam ihr zu Hilfe. Allmählich ließ ihr Widerstand nach. Während der Mörder rasch die leere Straße hinabging, versuchten meine eigenen Gefühle, die Oberhand über die des Mannes zu gewinnen, dessen Körper ich, wie es schien, eine Zeit lang geteilt hatte. Mein Abscheu über das gemeine Verbrechen setzte sich durch und die grässliche Vision verblich. Ich saß im Bett neben meiner schlafenden Frau und ich brauchte meine ganze Selbstbeherrschung, um nicht aufzuschreien. Dann legte ich mich wieder hin, um weiter zu schlafen. Aber die Erinnerung an die Gasse und ihr entsetzliches Geheimnis wollte nicht weichen. Es war beinahe Morgen, bevor die Erschöpfung mich in einen leichten Schlummer fallen ließ. Beim Frühstück, das Tageslicht und die Gegenwart meiner Familie hatten mich beruhigt, schien mir mein Erlebnis eher wie ein besonders lebhafter Albtraum. Doch mein Wohlbehagen sollte nicht lange anhalten. Wie spät ist es? Gleich 8. Bist heute Morgen sehr schweigsam. Stimmt was nicht? Alles in Ordnung. Du hast kaum etwas gegessen. Machst du dir Sorgen wegen der Voruntersuchung? Dazu gibt's keinen Grund. Weißt du, ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und konnte nicht wieder einschlafen. Ich bin müde. Merkwürdig. Du schläfst doch sonst immer so fest. Du bist doch nicht krank. Nein, ich muss mich nur gründlich ausschlafen. Vielleicht kannst du im Gericht dann die Kirche machen. Die anderen tun es bestimmt auch. Stattdessen soll nächsten Donnerstag in Sheffield eine Delegiertenkonferenz stattfinden. Sind die Eintrittskarten für die Fakultätsfeier schon da? Ach, ja, das habe ich vergessen. Die sind am Freitag gekommen. Oh, schön. Ich weiß nicht, warum du so versessen drauf bist. Letztes Jahr warst du doch zu Tode gelangweilt. Jedenfalls kommen wir mal aus dem Haus. In Edinburgh wurde heute Morgen die Leiche einer jungen Frau in der Gasse nicht weit vom Lyzeum-Theater gefunden. Tate, was ist denn? Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Mord handelt. Der Name des Opfers ist noch nicht bekannt. James Nelson, der wegen Mordes verurteilte Theologie... Ted, was ist los? ...wurde für das Amt... Es stimmt. Was stimmt? Wovon redest du? Er spricht doch. Es ist wirklich geschehen. Was ist wirklich geschehen? Machst du dir Gedanken über die Nachrichten? Hat es mit dem Mord zu tun? Wieso denn? Man hat doch nicht einmal ihren Namen genannt. Mein Gott, Ted, antworte mir. Es ist nicht wichtig, entschuldige. Und ob es wichtig ist, du bist kreidebleich und du zitterst wie Espenlaub. Irgendwas hat dich völlig aus der Fassung gebracht. Was war's denn? Ich hatte heute Nacht einen schlimmen Albtraum. Deshalb wachte ich auf. Etwas in den Nachrichten hat mich daran erinnert. Einen Albtraum? Der muss ja wirklich schlimm gewesen sein. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Traum dich so beunruhigt. Ted, wohin willst du? Ich muss im Büro vorbei, bevor ich zum Gericht fahre. Es wird Zeit. Na, aber es ist doch erst kurz nach 8 und dein Büro wird sowieso erst um 9 geöffnet. Mein Büro war im Stadtzentrum, mühelos zu Fuß zu erreichen, und ich ließ den Wagen gewöhnlich zu Hause. Es war kein großer Umweg zur Lothian Road und bald legte ich dieselbe Strecke zurück wie in meinem Traum in der Nacht zuvor. Es war ein klarer, frischer Morgen. Und der Kontrast zwischen dieser geschäftigen Hauptstraße und der verlassenen Straße meiner mitternächtlichen Wanderung hätte nicht größer sein können. Aber dadurch wurde die schreckliche Vertrautheit des Weges nur noch deutlicher und meine Gewissheit wuchs. Der Nachrichtensprecher hatte genau die Gegend genannt, in der ich Zeuge des Mordes geworden war. Ich konnte nur hoffen, dass die Polizei einen anderen Teil der Straße abgesperrt hatte. Damit wäre bewiesen, dass alles ein gespenstischer Zufall war. Aber als ich ankam, umgab die Menge, mit der ich gerechnet hatte, genau die Gasse, in der ich das Verbrechen mitempfunden hatte. Ich ging so nahe heran, wie die Menge und die Polizeisperre es gestatteten. Die Polizei war sehr rege, aber ich konnte keine Einzelheiten erkennen. Deshalb wandte ich mich an meinen Nachbarn in der Menge. Verzeihung. Ja, bitte? Wissen Sie, was hier los ist? Ein Mädchen ist ermordet worden, hier in der Gasse. Man hat die Leiche weggebracht. Ich glaube, es wurde in den Nachrichten erwähnt. Hat man gesagt, wer sie war? Nein, haben Sie irgendwelche Einzelheiten gehört? Kaum. Es heißt, dass sie erwürgt wurde. Was ist denn, Mann? Das geht Ihnen wohl an die Nieren. Hätten nicht herkommen sollen, wenn Sie so zimperlich sind. Ich überstand den Rest des Tages, indem ich mich an die Routine meiner Arbeit klammerte. Aber in Gedanken beschäftigte ich mich immer wieder mit den Ereignissen. Sollte ich der Polizei meine Geschichte erzählen? Würde man mir glauben? Gab es irgendeine nützliche Information, die ich ihnen geben konnte? Mir fiel nichts ein. Und dann hatte ich so lange gezaudert, dass es schwierig gewesen wäre, die Verzögerung zu entschuldigen. Ich beschloss, die ganze Sache möglichst zu vergessen. Es gelang mir nicht völlig, aber in den folgenden Tagen konnte ich die Angelegenheit allmählich immer weiter zurückdrängen. Abgesehen davon, dass man den Mörder nicht gefunden hatte, ließ das Interesse der Öffentlichkeit an dem Mord langsam nach. Ungefähr 14 Tage später wurde es ganz plötzlich wieder geweckt. Es war am Abend der alljährlichen Fakultätsfeier, bei der die Anwälte von Edinburgh den Salon eines der besten Hotels mieteten. Man aß und trank reichlich, hörte sich Reden von Richtern, Kronanwälten und anderen erlesenen Gästen an und versuchte, den Eindruck zu erwecken, dass man sich amüsiere und überhaupt ganz menschlich sei. Meine Frau und ich waren dort und der Abend lief so ab wie erwartet, bis gegen 1 Uhr morgens. Mittlerweile verringerte sich die Zahl der Gäste und es blieben nur noch solche übrig, die den Spätausschank wirklich ausnutzen wollten. Also, ich fand die Rede seiner Lordschaft nicht allzu überzeugend. Ich auch nicht. Nicht so laut, er ist noch hier. Es war grausam. Das hast du uns schon erklärt, Liebling. Das ist doch wahr. Wenn das die beste Tischrede ist, die er halten kann, dann möchte ich keins seiner Urteile lesen. Das Risiko dürfte wohl nicht sehr groß sein. Oh, was willst du damit sagen? Dass du den Unterschied zwischen einem Urteil und einem Mickey-Maus-Heft wahrscheinlich nicht erkennen könntest. Ich weiß, was lustiger wäre. Siehst du, womit ich mich ablagen muss, Ted? So kommt's, wenn man eine Anwältin heiratet. Sie bildet sich ein, deine berufliche Kompetenz anzweifeln zu können. Dein Glück, dass du Mary geheiratet hast. Damit behältst du die Aura des Geheimnisvollen. Ah, das ist also des Rätsels Lösung. Darüber habe ich mir schon oft den Kopf zerbrochen. Was ist denn mit ihr? Er sieht aus, als wäre er ganz woanders. Ted! Hey! Ted! Bist du noch da? Was? Ja, das ist nicht so wichtig. Jedenfalls hatte ich von einem Richter am obersten Gericht mehr erwartet. Auch McFarlane war nichts Besonderes. Taylor auch nicht. Wirklich. Da hätte man in den Grafschaftsgerichten bessere Redner gefunden. Da sitzen die echten Witzbolde. Ich erinnere mich an einen Fall mit einem deutschen Zeugen, der kein Englisch Gott, konnte. Oh Gott, es geht wieder los. Wir alle kennen die Geschichte doch schon. Ja, Moment, ich wette Ted nicht, oder? Ted. Also, dieser deutsche Zeuge. Wir alle kennen die Geschichte. Außerdem warst du gar nicht dabei, als es passierte. Es soll sich doch in Irland abgespielt haben. Lass doch Ted selbst antworten. Hast du die Geschichte gehört? Ted. Er macht den Mund nicht auf. Ihm ist wohl eingefallen, dass die nächste Runde auf seine Kosten geht. Ted, wach auf. Was ist denn, Ted? Nichts. Du bezahlst die nächste Runde. Das müsste ihn aufschrecken. Du hast genug getrunken. Es wird Zeit, dass wir nach Hause fahren. Ja, für uns auch. Aber einen können wir doch noch trinken, wenn ihr wollt. Nein, danke. Gern. Was meinst du, Ted? Ted, was hast du? Er ist ganz blass geworden. Ted, sag was. Was startet denn an? Na, unsere Kollegen können es nicht sein. Die sind zwar fürchterlich genug, aber müsste inzwischen an sie gewöhnt sein. Das ist nicht sehr lustig. Irgendetwas stimmt nicht. Ted! Ted! Ein Mächtiger. Was ist denn ob es Ihnen gefallen. Ted! Sie hat mir den Tisch gepackt. Ja. Man könnte glauben, dass er ihn mit bloßen Händen zerbrechen will. Nein, nein. Ted, reiß dich zusammen. Was soll das? Er ist ohnmächtig geworden. Hilf mir doch, Ted. Ted! Locker ist eine Fliege. In diesem Aufzug kann man kaum atmen. Ich hole ihm einen Brandy. Ted, wir brauchen einen Arzt. Moment, Moment, er kommt zu sich. Ah, wie steht's, alter Knabe? Alles in Ordnung. Was ist passiert? Bleib liegen. Du bist ohnmächtig geworden. Du hast uns einen verdammten Schrecken eingejagt. Tut mir leid. Ja, mach dir keine Sorgen, mein Junge. Wenn nur alles in Ordnung ist. Mir geht's schon wieder besser. Ja, trink das. Danke. Sollten wir nicht einen Arzt holen, hm? Naja, das ist nicht nötig. Wir fahren euch nach Hause. Lasst nur, wir nehmen ein Taxi. Ist doch kein Problem. Wir hätten es euch sowieso angeboten. Ich bin schließlich nüchtern. Wir sind euch wirklich sehr dankbar. Mal sehen, ob wir ihn auf die Beine kriegen. Wie fühlst du dich jetzt? Ich hab dir doch gesagt, dass es mir wieder besser geht. Habe ich mich lächerlich gemacht? Leider ja. Aber keine Sorge, es waren nicht mehr viele Gäste da und die meisten von ihnen waren angesäuselt. Sie werden annehmen, dass du auch zu viel getrunken hattest. Daran lag es wahrscheinlich und an der Hitze in dem Saal. Aber du hattest nicht viel getrunken, Ted. Irgendetwas stimmt nicht. Du bist in letzter Zeit so anders, seit deinem Albtraum. Ich habe dir doch gesagt, dass mir nichts fehlt. Hör auf zu nörgeln. Schon gut, wie du willst. Aber leg dich jetzt hin und ruh dich ein bisschen aus. Ein guter Vorschlag. Ein Glück, dass morgen Sonntag ist. Mir war klar, dass Mary sich Sorgen machte und ich hätte sie gern beruhigt. Aber wie hätte ich ihr die Wahrheit sagen können? Während ich mit meiner Frau und meinen Freunden zusammensaß, aß, trank und mir Tischreden anhörte, war ich nämlich gleichzeitig durch die Straßen der Edinburger Altstadt geschlichen und hatte in den engen Gassen, den Hauseingängen und auf den dunklen Treppen nach meinem zweiten Opfer gesucht. Schließlich hatte ich es gefunden und während ich von Partygeplauder umgeben war, hatte ich die Hände um den Hals eines jungen Mädchens gelegt und zugedrückt, bis ihr der Atem ausgegangen war. Und wie hätte ich meiner Frau die Gefühle erklären können, die das Verbrechen in mir erweckt hatte? Zusammen mit dem Mörder hatte ich das Gefühl der Macht genossen, als das Opfer sich wehrte und immer schwächer wurde. Welche Erregung, welchen von jedem Schuldbewusstsein freien Jubel hatte ich verspürt, als der letzte Lebensfunken erloschen war und sie zu Boden sackte. Solche Gefühle waren auch bei dem ersten Mord aufgekommen, aber ich hatte sie nur dem Mörder und nicht mir selbst zugeschrieben. Aber diesmal, vielleicht weil der Alkohol meine Sensibilität verringert hatte, war es mir nicht gelungen, mich zu beherrschen, und ich hatte seinen Genuss uneingeschränkt mit ihm geteilt. Ich habe gesagt, dass dieser Genuss frei von Schuldbewusstsein war, aber das dauerte nicht lange. Ich weiß nicht, woran es lag, ob mich die Intensität des Erlebnisses überzeugt hatte, dass ich wirklich der Mörder war, oder ob es sich nur um eine Reaktion auf den widerlichen Eifer handelte, mit dem ich an dem Verbrechen teilgenommen hatte. Jedenfalls empfand ich bald heftigen Abscheu vor mir selbst. Diesmal hatte ich nicht vor, nach rationalen Erklärungen zu suchen oder die Erfüllung meiner Pflicht hinauszuzögern. Treten Sie ein, Mr. Middleton. Setzen Sie sich. Danke sehr. Wie ich höre, haben Sie Informationen über den Mord von gestern Nacht. Ja. Also? Ich sah, wie es passierte. Wirklich? Wie haben Sie das geschafft? Es ist schwer zu erklären. Können Sie den Mörder beschreiben? Kaum, es war dunkel. Sie müssen doch irgendetwas bemerkt haben. War es ein Mann oder eine Frau? Es war ein Mann. War er groß oder klein, dick oder dünn, alt oder jung, schwarz oder weiß? Hatte er langes oder kurzes Haar? Wie sah seine Kleidung aus? Haben Sie ihn sprechen hören? Wie redete er? Ich kann ihn nicht beschreiben, aber ich hörte ihn sprechen. Ich glaube, er kam aus Glasgow. Naja, immerhin. Sie haben mir immer noch nicht gesagt, wie Sie zum Zeugen des Mordes werden konnten. Wie soll ich es erklären? Eigentlich war ich nicht dabei. Ich konnte ihn nicht sehen. Es war, als sei ich in seinem Körper und lese seine Gedanken. Du lieber Himmel. Ich weiß, das klingt... Aber es ist die Wahrheit. Mr. Middleton. Ich sah auch den ersten Mord. Ach, tatsächlich? Waren Sie da auch dabei oder hatten Sie wieder einmal eine Vision? Es geschah auf die gleiche Art. Weshalb haben Sie sich nicht gemeldet? Ich dachte, Sie würden mir nicht glauben. Mr. Middleton, das ist das erste Mal, dass ich Ihnen hundertprozentig zustimme. Mr. Middleton möchte gehen. Aber ich sage Ihnen die Wahrheit. Ich sah alles. Ich könnte Sie zum genauen Tatort führen und das Mädchen beschreiben. Jeder, der heute Morgen Radio gehört hat, kennt die genaue Stelle. Sogar jetzt stehen da noch etliche Sensationslüsterne herum. Vielleicht gehörten Sie auch zu denen, bevor Sie hier auftauchten. Wir brauchen dann auch keine Beschreibung des Mädchens. Die können wir uns in der Leichenhalle selber ansehen. Aber ich habe Sie nur empfangen, weil Sie ein angesehenes Mitglied der Anwaltschaft sein sollen. Jetzt weiß ich, dass es ein Fehler war. Entschuldigen Sie, Mr. Middleton. Heute Morgen waren schon drei Spinner hier, die den Mord gestanden haben. Noch einen kann ich nicht brauchen. Ich habe den Mord nicht gestanden. So gut wie. Ihnen als Anwalt brauche ich nicht zu sagen, dass Sie belangt werden können, wenn Sie unsere Zeit vergeuden. Falls Sie Visionen der Morde haben sollten, bevor sie sich ereignen, dann wäre ich vielleicht interessiert. Auf Wiedersehen. Aber ich... Auf Wiedersehen, Mr. Middleton. Diesmal ließ das öffentliche Interesse an dem Mord nicht nach. Die Ähnlichkeit zwischen den beiden Verbrechen und das Fehlen jedes ersichtlichen Motivs oder einer Verbindung zwischen den Opfern machten deutlich, dass ein irrer Mörder sein Unwesen trieb. Öffentlichkeit und Presse reagierten entsprechend. Sie rechneten damit, dass er wieder zuschlagen würde, und sie wurden nicht enttäuscht. Der Ort des zweiten Mordes brachte dem Täter den Spitznamen Bürger von Canongate ein, obwohl er keines seiner anderen Verbrechen in dieser Gegend beging. Das wäre auch schwierig gewesen, sogar für jemanden, der, wie ich wusste, verschlagen und kaum auf seine eigene Sicherheit bedacht war wie der Mörder. Denn die wenigen Frauen, die sich früher allein in die dunklen Gassen und zwischen die hohen 200-jährigen Gebäude der Altstadt hinauswagten, hatten es sich nun anders überlegt. Und außerdem war immer eine der vielen neuen Polizeistreifen in der Nähe. Aber der Mörder war einfallsreich und wusste, wo sich Beute machen ließ. Und er war wieder aufmerksam genug, mich mitzunehmen. Es geschah ein paar Wochen später, abends an einem Wochentag. Ich war zu Hause, saß allein im Wohnzimmer und beschäftigte mich mit ein paar Dokumenten. Es war etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht. Die Kinder waren längst im Bett und meine Frau hatte sich ungefähr 20 Minuten vorher zurückgezogen. Da das Zimmer im hinteren Teil des Hauses liegt, waren keine Verkehrsgeräusche zu hören. Völlige Stille herrschte. Das war die Situation, als ich wieder spürte, wie meine Empfindungen mit denen des anderen Mannes verschmolzen, als ich zusammen mit ihm wieder die einzigartige Erregung erlebte, die von der Witterung der Beute geweckt wurde. Mein Verstand sagte mir, dass ich angewidert vor solchen Emotionen hätte zurückschrecken müssen, aber mit dem Herzen war ich ganz bei ihm. Wieder saß ich gleichzeitig zu Hause und ging eine Hauptstraße entlang. Beide Wahrnehmungen erreichten mich mit der gleichen Klarheit. Ich stand auf und löschte das Licht, als wollte ich mir einen Film anschauen. Die Illusion war jetzt vollständig. Ich ging nach Osten, dem Ende der Princess Street entgegen, kam am Register House und am Wellington Denkmal vorbei und bog in den Leith Walk ein. Der Verkehr hatte sich noch nicht ganz gelegt und ich begegnete einigen anderen Passanten, sah aber keine Frauen ohne Begleitung. Das kümmerte mich nicht, weil mein Plan schon feststand. Schließlich blieb ich vor einem Eingang zwischen zwei Geschäften stehen. Über dem Eingang war eine Leuchtreklame mit der Aufschrift St. James Sauna. Ich kletterte eine Steintreppe hinauf, bis ich den Absatz der ersten Etage erreichte. Hinter einer halb geöffneten Tür mit der Aufschrift Empfang saß eine Frau mittleren Alters an einem Schreibtisch. Sie wünschen? Duschen und massieren. Nicht in die Sauna? Nee. 8 Pfund, bitte. Ja, stimmt so. Vielen Dank. Kennen Sie sich aus? Nee. Vicky wird sich um Sie kümmern. Vicky! Dieser Herr möchte duschen und sich massieren lassen. Nein, ich heiße Vicky. Und du? Albert. Kommst du, Albert? Die Sauna und die Massagekabinen sind eine Etage höher. Bist du schon mal hier gewesen? Nee. Du wirst dich nicht wiedererkennen. Du dich auch nicht. Was sagst du? Oh, schon gut. Schon gut. So, da sind wir. Wir nehmen diese Kabine. Hier ist ein Handtuch. Danke. Die Duschen sind dort drüben. Häng deine Sachen auf die Kleiderbügel. Ich warte, bis du fertig bist. In Ordnung, Kleine. Alles entwickelte sich wie geplant. Ich hatte angenommen, dass ich zu dieser späten Stunde mitten in der Woche der einzige Kunde sein würde. Und so war es tatsächlich. Dass der Empfang auf einer anderen Etage lag, war ein zusätzlicher Vorteil. Ich zog mich aus und duschte. Das Wasser war lauwarm und floss unregelmäßig. Die Duschen waren offensichtlich nicht die Hauptattraktion dieses Etablissements. Und die Sauna wohl auch nicht. Ich hielt mich nicht lange auf. Ich trocknete mich schnell ab, wickelte mir das Handtuch um und kehrte in die Massagekabine zurück. So, Albert, würdest du dich zuerst auf den Bauch legen? Ganz wie du willst. Du kannst das Handtuch zur Seite legen. Kein Grund zur Schüchternheit. Oh, ich bin nicht schüchtern. Glauben Sie besser. Möchtest du, dass ich Öl oder Puder benutze? Was rätst du denn? Na, ich finde, dass Öl sinnlicher ist. Du nicht? Oh, nehmen wir Öl. Wird gemacht. Was bist du vom Beruf, Albert? Bin arbeitslos. Oh, erstaunlich, dass du dir das hier leisten kannst. Oh, ich habe ein bisschen gespart. Würdest du dich jetzt umdrehen? Oh, das ging aber schnell. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Zuerst den Bauch. Okay. Dann die Beine. Gut so. Wie wär's mit ein paar Extras, Albert? Ach, sexuelle Masse, ja. Nicht schlecht geraten. Das hängt davon ab, ob du mich scharf machen kannst. Und was macht dich scharf? Bock dich runter und ich sag's dir. Was denn? Leute zu erwürgen. Das ist nicht Marotten. Das war kein Witz. Während ihr Leben unter meinen Fingern verrann, wurde mir klar, wie wenig ich ihre sexuelle Gunst benötigte. Keine kurze, viehische Paarung, keine traurige Imitation der Lebensschöpfung hätte sich je mit diesem Gefühl messen können. Ihre ganze Lebensenergie schien von ihrem Körper in meinen überzugehen. Und während sie starb, fühlte ich mich so stark, so mächtig wie nie zuvor. Dies war die Erfüllung des Lebens. Dies war der Sinn der Existenz. Das obere Stockwerk war immer noch leer. Keine anderen späten Kunden waren eingetroffen und hatten meinen Genuss gestört. Ich zog mich rasch an und blickte, um mich zu kämmen, in einen Spiegel, der an der Wand neben den Kleiderbügeln hing. Wir waren so sehr eins geworden, dass mir zunächst nichts auffiel. Und dann gewann ich, Edward Middleton, genug von meiner eigenen Identität zurück, um zu begreifen, dass ich zum ersten Mal das Gesicht des Mörders vor mir hatte. Und das Gesicht war mein eigenes. Bis dahin war meine Verbindung mit dem anderen Mann, soweit ich erkennen konnte, einseitig gewesen. Und ich hatte keinen Grund zu der Annahme, dass er von meiner Existenz wusste. Nun aber schien mir, dass mein Schock zu ihm durchdrang und ihm meine Gegenwart bewusst wurde. Jedenfalls benahm er sich nervöser als sonst. Wir kamen unbemerkt an der Tür zum Empfang vorbei und eilten bald die Straße entlang. Plötzlich schien die dunkle Straße von Licht erfüllt zu sein. Dann merkte ich, dass mein Wohnzimmer wieder die Straße überlagerte. Jemand hatte das Licht eingeschaltet. Ted, bist du immer noch auf? Was? Warum sitzt du im Dunkeln? Du musst eingeschlafen sein. Ich hörte dich schreien, das hat mich geweckt und mir einen riesen Schrecken eingejagt. Es war sicher wieder ein Albtraum. Weiß ich nichts von. Weshalb sprichst du denn so komisch, Ted? Wie denn? So anders. Mir ist nichts aufgefallen. Ted, du solltest wirklich zum Arzt gehen. Ich glaube, dass dir irgendetwas fehlt. Zum Arzt? Du meinst zum Psychiater? Ich meine unseren Allgemeinpraktiker. Erst einmal. Dann werden wir sehen, was er sagt. Und du glaubst natürlich, er wird mich zum Psychiater schicken. Das habe ich nicht gesagt, aber du musst irgendetwas unternehmen. Mir kann kein Arzt helfen. Wie kannst du so sicher sein? Ich weiß es eben. Ach, dann mach, was du willst. Dieses letzte Abenteuer deprimierte mich mehr als die beiden ersten. Vorher schien es irgendeine rationale Erklärung für die Ereignisse zu geben. Vielleicht hatte ich die verborgene Fähigkeit, Gedanken zu lesen, eine Art Telepathie. Ich wusste, dass manche diese Dinge für möglich halten, wenn ich selbst auch nie daran geglaubt hatte. Aber nun waren alle Hoffnungen auf eine wissenschaftliche Erklärung geschwunden. Und die Furcht vor dem Übersinnlichen setzte mir zu. Ich wurde von einem bösen Doppelgänger verfolgt, der in meiner Gestalt entsetzliche Verbrechen beging. Fast hätte ich mich selbst für den Mörder gehalten. Nur das Wissen, dass andere mir ein Alibi für die Zeit der Morde verschafften, konnte mich beruhigen. Neben meiner Furcht empfand ich ein noch größeres Schuldbewusstsein über die widerliche Befriedigung, die mir die Morde bereitet hatten. Seltsamerweise war es gerade die Stärke dieser Gefühle, die mich wieder zu einem vernünftigeren Standpunkt zurückkehren ließ. Genauso wie sich mir seine Emotionen während der Morde mitgeteilt hatten, spürte ich nun, dass mein Abscheu über die Verbrechen auf ihn einwirkte. Es schien, dass die psychische Verbindung entstand, wenn einer von uns intensive Emotionen durchmachte. Und wie seine teuflische Lust mich mitgerissen hatte, so wurde er jetzt von meinem Schuldbewusstsein angesteckt. Ich hatte keinen Zweifel mehr, dass mein Partner tatsächlich ein anderes sterbliches Wesen war und nahm an, dass ich im Stress zu heftig auf eine oberflächliche Ähnlichkeit zwischen uns reagiert hätte. Vielleicht wirkte sich die neue Erfahrung, mein Bewusstsein zu teilen, auf ihn aus, denn mehrere Monate vergingen ohne einen weiteren Mord. Es hätte keine bessere Lösung geben können, außer wenn der Mörder verhaftet worden wäre. Aber zu meiner Besorgnis merkte ich, dass sich meine Dankbarkeit mit einem Gefühl der Enttäuschung mischte. Fast als sei ich ein Süchtiger, dem man plötzlich das Rauschgift entzogen hat. Letzten Endes tat er mir jedoch den Gefallen, einen vierten und einen fünften Mord zu begehen. Der letztere ereignete sich während der alljährlichen Edinburgher Festspiele, während die Stadt voll von Besuchern war. Einige von ihnen waren wohl auch gekommen, weil das Interesse an dem Würger mittlerweile nationale Ausmaße angenommen hatte. Und zumindest eine Besucherin kehrte nicht mehr nach Hause zurück. Die Nachlässigkeit des Mörders, wenn es um seine eigene Sicherheit ging, führte dazu, dass ihn mehrere Augenzeugen beobachteten und ein Phantombild in der Presse erschien. Dessen Ähnlichkeit mit mir war für mich beunruhigend, aber nicht präzise genug, um mich wirklich in Schwierigkeiten zu bringen. Während dieser Zeit entdeckte ich, dass unsere psychische Verbindung immer häufiger wurde. Es gab sogar erschreckende Gelegenheiten, bei denen unsere Identitäten zu verschmelzen und einer das Leben des anderen zu führen schien. Wie sich herausstellte, waren dem einen die Erinnerungen des anderen zugänglich. Auf diese Weise konnte ich mehr über ihn erfahren, über seine Kindheit im Waisenhaus und in einer Reihe von Pflegeheimen, seine spätere Kriminalität. Umstände, die sich ganz und gar von meinen eigenen unterschieden. Schließlich brachten diese Informationen mich auf eine Theorie, die ich überprüfen wollte. Du siehst wirklich nicht gut aus, Ted. Ich dachte, dass Mary sich unnötig aufregt, aber vielleicht hat sie recht. Ich wusste nicht, dass sie mit dir gesprochen hat. Wie ich höre, macht sie sich seit Monaten um dich Sorgen. Sie wollte mich zuerst damit nicht belasten, aber gestern rief sie an, damit ich dir zurede, zum Arzt zu gehen. Ich dachte, dass du deshalb gekommen bist. Nein, ein Arzt wäre da machtlos. Was ist denn bloß? Ich bin dir dankbar für deine Anteilnahme, Mutter. Am besten gebe ich zu, dass wirklich etwas nicht stimmt. Es lässt sich nicht erklären. Aber du kannst mir helfen und deshalb bin ich hier. Was kann ich denn tun? Du kannst mir etwas mehr über meine Herkunft erzählen. Deine Herkunft? Ich wurde von euch adoptiert. Das weißt du doch, seit Jahren. Aber das war alles, was du mir gesagt hast. Weißt du etwas über meine wirklichen Eltern? Nicht sehr viel. Hatten sie noch andere Kinder? Ich verstehe dich nicht. Weshalb willst du das wissen? Genauer gesagt, hatte ich einen eineigen Zwillingsbruder. Mein Gott. Woher weißt du das? Es stimmt also. Wie hast du es erfahren? Bist du ihm begegnet? Eigentlich nicht. Warum hast du es mir nie erzählt? Wir dachten, dass es dich aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Als dein Vater und ich dich adoptierten, hätten wir euch beide nehmen können. Aber wir waren nicht sicher, ob wir es schaffen würden. Wir waren nicht mehr die Jüngsten und ein Kind bedeutete schon Verantwortung genug. Aber auch wir haben uns oft gefragt, ob es nicht ein Fehler war, euch zu trennen. Wahrscheinlich war es ein Fehler. Ted, ich begreife das alles nicht. Mutter, ich kann es nicht erklären. Nun besaß ich Informationen, mit denen sich der Gang zur Polizei gelohnt hätte. Ich selbst war ein genaues Abbild des Mörders und außerdem kannte ich Einzelheiten, mit deren Hilfe seine Identität herauszufinden war. Auch jetzt würde es schwierig sein, sie zu überzeugen, doch es gab keinen Zweifel an meiner Pflicht. Und trotzdem zögerte ich. Ich begriff nicht, weshalb. Aus Sorge um meinen gerade entdeckten Bruder? Oder lag es vielleicht daran, dass ich mir das Ende der Mordserie nicht wünschte? Dann wurde der 6. Mord verübt. Inspektor Montgomery, haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Kann ich jetzt gehen? Warum schließen Sie die Tür wieder ab? Weil wir Sie nicht freilassen, Cunningham. Wovon reden Sie? Ich bin nicht Cunningham. Ich bin nicht der Mörder. Mein Name ist Edward Middleton. Das habe ich Ihnen doch gesagt. Ich bin hierher gekommen, um den Mörder anzuzeigen, nicht um verhaftet zu werden. Vielleicht erinnern Sie sich, Mr. Cunningham, dass Sie erst vor ein paar Stunden an einer Gegenüberstellung teilgenommen haben. Vielleicht erinnern Sie sich auch, dass 5 voneinander unabhängige Zeugen Sie als den Bürger von Canongate identifizierten. Wir wollen Ihnen natürlich keine Unannehmlichkeiten bereiten, aber wir meinen, dass wir Sie vorläufig hier behalten sollten. Natürlich haben Sie mich identifiziert. Wie oft muss ich Ihnen denn noch sagen, dass Cunningham mein Zwillingsbruder ist? Begreifen Sie doch, er ist immer noch in Freiheit. Wahrscheinlich bringt er schon wieder jemanden um. Haben Sie nicht mit meiner Frau gesprochen? Wir haben Mrs. Middleton gerade aufgesucht. Sehr gut. Wo ist sie? Kommt sie nicht her? Wir haben uns mit Mrs. Middleton und Mr. Middleton unterhalten. Ich muss zugeben, dass es mich ziemlich aus der Fassung gebracht hat. Die Ähnlichkeit zwischen Ihnen und ihr ist erstaunlich. Zu seinem Glück ließ Mrs. Middleton keinen Zweifel an seiner Identität. Und er hat ein Alibi für 3 der Morde. Wovon reden Sie eigentlich? Es war kein schlechter Trick, die Schuld auf Ihren Bruder zu schieben. Aber daraus wird nichts. Ich bin Ted Middleton. Sie haben mit Mary gesprochen. Wieso kommt sie nicht her? Und Sie sagen, dass Sie sich mit ihr und mein Gott, er hat meinen Platz eingenommen. Er wohnt bei meiner Frau, bei meinen Kindern. Sie werden die nächsten Opfer sein. Lassen Sie mich frei. Ich muss ihn aufhalten. Lassen Sie mich los. Lassen Sie mich los. Um Himmels Willen. Lassen Sie mich los. Er ist ein Ungeheuer. Er wird Sie umbringen. Er wird Sie umbringen. Ich bin Middleton. Ich bin Middleton. Ich bin unschuldig. Sie müssen mir zuhören. Mir reicht's jetzt. Er darf nicht mehr. Henry Cunningham. Sie sind des Mordes an Janet Elizabeth Brown verdächtig. Marilyn Jane Carty. Victoria Walsh. Sarah Lawson. Anne-Marie Colwin. Nun werde ich, ein Unschuldiger, hier festgehalten. Während der Mörder in Freiheit ist, mir mein Leben gestohlen hat, bei meiner Frau und meinen Kindern wohnt. Bis jetzt hat er ihnen keinen Schaden zugefügt. Es ist fast rührend. Das Leben in der Familie scheint ihm eine Geborgenheit zu verschaffen, wie er sie nie gekannt hat. Aber wie lange kann ich mich darauf verlassen, dass sie in Sicherheit sind? In letzter Zeit ist mein Bewusstsein immer öfter mit seinem verschmolzen. Und manchmal sitze ich gleichsam zu Hause, spreche mit Mary, führe mein eigenes Leben durch seine Sinne. Bei anderen Gelegenheiten ist er hier bei mir, teilt meine Gefängniszelle, hilft mir sogar, diesen Bericht zu schreiben. Es gibt Zeiten, da habe ich das Gefühl, dass ich zu Hause bin und er in der Zelle ist. Es ist alles sehr verwirrend. Ab und zu frage ich mich sogar, ob vielleicht doch der Richtige eingesperrt wurde. Manchmal denke ich, dass wir beide gleichermaßen schuldig oder gleichermaßen unschuldig sind. Wir begannen unser Leben als identische Wesen mit den gleichen Chancen. Vielleicht hätten unsere Positionen vertauscht werden können, wenn er von einer liebevollen Familie aufgenommen und ich ins Waisenhaus gesteckt worden wäre. Nur eine kleine Wendung des Schicksals hätte ihn zu einem geachteten Anwalt und mich zu dem Würger machen können. Und wie kann ich seine mörderischen Gelüste verurteilen, da ich sie doch auch in mir selbst entdeckt habe? Nur eines ist gewiss. Solange ich lebe, werde ich die Gesichter der toten Mädchen vor mir sehen, ihr Röcheln hören, unter der Trauer ihrer Familien leiden. Und ich weiß, dass er ebenso empfindet. Aber es ist keine Last, die geteilt werden kann. Und ich weiß nicht, wie lange ich den Schmerz noch aushalte. Kommen Sie rein, Doktor. Ich bringe Ihnen Cunninghams Manuskript zurück. Setzen Sie sich. Danke. Was halten Sie davon? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es erklärt zwar einige der Ungereimtheiten, aber... Aber die Erklärung ist fantastischer als das Problem. Richtig. Wie auch immer, es ist ein faszinierendes Dokument. Ich habe mir eine Kopie gemacht, Sie haben doch nichts dagegen. Nicht das Geringste. Und ich würde natürlich gerne mit Middleton sprechen. Haben Sie ihn hergeholt? Sie wissen es also noch nicht? Was denn? Ja, woher hätten Sie es auch erfahren sollen? Wir fuhren hinaus, um Middleton abzuholen. Kurz nachdem ich mich mit Ihnen unterhalten hatte. Er hatte Selbstmord begangen, praktisch zur selben Zeit wie sein Bruder, soweit es sich feststellen lässt. Meine Güte. Als seine Frau heute Morgen aufstand, fand sie ihn in der Küche. Er hatte sich aufgehängt. Aber das ist ein unmögliches Zusammentreffen. Dieselbe Zeit, dieselbe Methode. Es sei denn, könnte irgendetwas an seiner Behauptung dran sein, dass sie den Falschen verhafteten? Der Mann in der Zelle war mit Sicherheit Cunningham. Er trug Cunninghams Kleidung und hatte seine Papiere in der Brieftasche. Middletons Identität ließ sich genauso feststellen. Die beiden können ihre Rollen nicht vertauscht haben, höchstens freiwillig. Als wir entdeckten, dass sie Zwillinge waren, überprüften wir die Situation natürlich besonders eingehend. Dabei stießen wir auf einen merkwürdigen Umstand. Was meinen Sie? Middleton hatte Alibis für die ersten drei Morde, aber nicht für die anderen. Nicht einmal seine Frau weiß, wo er an diesen Abenden war. Und Cunninghams Hauswirtin schwört, dass er in der Nacht des letzten Mordes sein Zimmer nicht verließ. Sie ist sicher, dass sie etwas gehört hätte. Daraus ergibt sich eine Folgerung, die mir nicht besonders gefällt. Ja, auch nicht. Naja, zum Glück brauchen wir der Sache nicht nachzugehen. Was auch passierte, der Fall ist abgeschlossen. Ihr Fall vielleicht. Aber ich habe das Gefühl, dass meiner gerade erst begonnen hat.